Zur Unterstützung der neuen Ansprache von Genossen Kim Jong-un gab jüngst der Zentralvorstand des allrussischen kommunistischen Jugendverbandes Lenin eine Erklärung und der Vorsitzende der ägyptisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und Vorsitzende des arabischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, der Vorsitzende der russischen Nationalen Front für die Rettung des Vaterlandes und der Vorsitzende der bangladeschischen Sungun Politik Student Gruppe jeweils eine Stellungnahme ab.